Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus der 2. Chronik, 20. Kapitel, Vers 20. Früh am nächsten Morgen machten sie sich auf und zogen hinaus in die Wüste von Tekoa. Auf dem Weg sagte Josaphat zu ihnen: Hört mir zu, Männer aus Juda und Jerusalem. Glaubt an den Herrn, euren Gott, dann werdet ihr siegen. Glaubt seinen Propheten und es wird euch gelingen. Gott segne dieses Wort. Zuhören und glauben. In diesem Bibeltext hier aus der 2. Chronik im Alten Testament, 2. Buch der Chronik, 20. Kapitel, lernen wir mehr über was wichtig ist, was ist nun in Bezug auf Zuhören und Glauben. Und was hier passiert ist, dass König Josaphat und die Israeliten umgeben sind von Feinden. Und er erkennt, es ist aus menschlicher Sicht nicht möglich, die zu überwinden. Denn sie waren unzählig. Ja? Unzählige Feinde haben sie umzingelt, umgeben. Und Josaphat, wenn ihr da selber reingeht in die 2. Chronik, geht mal rein ins 20. Kapitel und liest mal durch, was er dann macht. Er geht dann in Gebet zu unserem Herrgott und sagt dann: Wir sind hilflos. Lieber Gott, wir sind hilflos und wissen nicht, was wir machen sollen. Und er betet dann und der Herrgott sagt ihm, was sie zu tun haben. Und letztendlich heißt es, verspricht ihnen, dass sie den Sieg erreichen werden und sie brauchen noch nicht mal irgendwie das Schwert zu erheben. Und was bemerkenswert ist hier, ist, dass Gott ihnen sagt, als sie kommen als reuige Sünder zu Gott und sie hören ihm zu und Gott macht das Versprechen, aber er sagt nicht wie. Ja, er sie zum Sieg führen wird. Also da ist dann der Aufruf zum Glauben, Gott zu glauben. Und Josaphat auf dem Wege in die Schlacht sozusagen, erinnert er dann seine Mitkämpfer und die Kämpfer, die Israeliten da, dass sie an Gott glauben sollen, ja, und an seine Stimme. Seine Stimme wahrnehmen sollen und an Gott glauben sollen, um den Sieg zu erreichen. Also, da ermutigt sie und erinnert sie daran. Und Zuhören und Glauben sind für uns auch sehr, sehr wichtig, denn wir wissen den Weg nicht, welchen wir gehen sollen. Unser Jesus Christus sagt uns sogar, ja, tagtäglich, die Sorgen für heute sind genug für heute. Das nicht heißt, dass man da ein bisschen in die Zukunft planen kann. Das ist schon okay. Ja? Also im Gebet und unser Herrgott spricht uns das dann ins Herz, in unserer persönlichen Beziehung zu Jesus Christus. Darauf kommt es an, durch den Heiligen Geist, als reuige Sünder zu Christus zu kommen. Und er hilft uns dann, ja? Also von Tag zu Tag. Und hier ist auch der Kampftag sozusagen angekommen. Und in Bescheidenheit und im Glauben hören sie dann auf Gott, Gottes Wort, Gottes Stimme, die dann in König Josaphats Herz spricht auch. Und lest mal selber durch, was dann passiert. Das sind so Sachen aus dem Alten Testament. Wahre Begebenheiten, echte Menschen wie du und ich. Und ja. Das ist wirklich eines der Sachen, wo ich sage, sehen wir Gottes Werk vollendet. Oft sehen wir Gottes Hand oder Gottes Wirken nicht in unserem Leben. Das ist schon wahr. Manchmal aber doch. Und wenn wir das dann tun, wenn wir in unserer persönlichen Beziehung zu Christus als reuige Sünder, ja, zu ihm kommen in unserer persönlichen Beziehung, und dann ihn auch sagen, wenn wir sagen, wir sind dann ehrlich zu unserem Herrgott, ja, dem Schöpfer des Universums und der uns auch geschaffen hat und die ganze Welt, Universum, Welt und die Zeit und alles. dann hört er uns zu und er antwortet auch. Aber in Weisen, das ist individuell, das ist kein Mechanismus, kein Ritual oder weil wir dies oder das machen. Nein, er spricht uns direkt ins Herz. Und wie er das macht, das ist immer unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Und das ist also unsere Einladung und auch sein Zeitrahmen, wie er antwortet und welche Zeit das nun ist. Manchmal können das Tage sein, das können manchmal Wochen sein, manchmal auch Jahre, bis etwas zustande kommt. Aber darauf kommt es letztendlich gar nicht an. Manchmal beten wir für etwas und das kommt gar nicht zustande, zeitlebens, so kann das auch sein. Das ist aber okay, denn es kommt darauf an, dass wir in unserer persönlichen Beziehung zu Christus wachsen. Und er macht das individuell, auch hier zum Beispiel bei Josaphat und in all den anderen Menschen in der Bibel, im Alten Testament und auch im Neuen Testament, weil wir alle von unterschiedlichen Hintergründen kommen, wir haben unterschiedliche Erfahrungen gemacht im Leben, wir kommen zu ganz verschiedenen Zeiten zu Jesus Christus, ja, die Situationen sind immer anders und das macht auch Sinn und manchmal braucht er auch Zeit, um uns zu befreien, unser Jesus Christus, von zum Beispiel Abhängigkeiten oder Idolen in unseren Herzen, die er dann uns von uns nimmt. Und uns dann die Augen öffnet sozusagen von der Falschheit und dem Trug, Lug und Trug der Welt, was die Welt verspricht. Das ist der Teufel, der dahinter steckt in der spirituellen Welt und eben leider auch viele Menschen beeinflusst. Müssen wir also auf jeden Fall zur Kenntnis nehmen und auch dann uns voll und ganz voll mit ganzem Herzen zu Christus wenden. Und er hilft uns dann und zeigt uns dann, wie und was gemacht werden muss und wie er das tut und was, das ist ihm überlassen. Unser Zeitrahmen auch. Und es lohnt sich immer, zuzuhören und ihm zu glauben. Denn Jesus Christus hat uns sein Wort gegeben und er ist das Wort und wir können ihm voll und ganz vertrauen. Und die Auferstehung, seine Auferstehung bestätigt dieses. Und lieber Jesus, wir danken dir, dass wir die Einladung hier, dir zuzuhören und auch im Glauben zu dir zu kommen und uns dich und durch unsere Herzen wirken zu lassen, die wir als Reuegesünder kommen. Und wie auch zu Zeiten König Josaphats aus dem Alten Testament, so wirkst du genauso heute in unserem Leben. Wie sich das darstellt, ist immer unterschiedlich von Mensch zu Mensch. Aber du tust das. Du tust immer etwas in und durch uns. Und von Tag zu Tag wachsen wir, können wir dann wachsen in und durch dich, durch den Heiligen Geist in unseren Herzen. Und es macht nur Sinn, dir zuzuhören, zu glauben und auch zu vertrauen, besonders wenn wir schwierigen Situationen entgegenstehen. Es sind Sachen, die du nur überwinden kannst. Wir können das nicht. Wir danken dir, Herr Jesus, dafür und beten dies in deinem geheiligten Namen. In Jesus Namen beten wir. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.